Scheiße stehen. Man verliert schon die Persönlichkeit und fragt nicht mal wieso. Wir sind Sklaven unserer Währung, nur der Taster macht uns froh. Der Geist vom Kies verdorben, der Wohlstand macht uns blind. Nur um sich selber sorgen, wenn andere auch am Boden sind. Das ist der Fluch dieser Gesellschaft, keiner steht dagegen. Eine Masse ohne Rückgrat, verführt von falschen Reden. Scheiße stehen. Keiner steht dagegen. Eine Masse.